Die Feuerzangenbowle von Heinrich Spörl. Eine Lausbüberei in einer Kleinstadt um die 20er Jahre. Für den Funk ausgeheckt von Bernd Grasshoff. Unser Hörspiel ist ein Loblied auf die Schule. Aber es ist möglich, dass die Schule es nicht merkt. Ah, Dr. Pfeiffer, wenn Sie bitte ablegen wollen. Danke. Ich bin der Letzte, wie? Scheint, die Herren amüsieren sich auch ohne mich schon prächtig. Da wird eine Feuerzangenbowle gebraut, Herr Dr. Pfeiffer. Ach nee. Und dabei erzählen sich der Herren Geschichten aus ihrer Schulzeit. Wir haben heute Nachmittag unseren lieben, guten alten Pavian begraben. Bitte lassen Sie nicht, meine Herren. Der Pavian hieß eigentlich Schmitz und war unser alter Lateinlehrer. Er hat uns mit Cäsar und Horaz gefüttert. Und wir haben ihm dafür Maikäfer mit in die Klasse gebracht. Oder die Tafel mit Fett eingelegt. Ja. Kennen Sie das nicht? Ja. Ach Gott, das war herrlich. Eine Tafel, die es nicht tut, die sich in ein schwarzes Schweigen hüllt. Ja. Jetzt hat er seine wohlverdiente Ruhe. Und keine bösen Primaner mehr, die ihn quälen. Na, hoffentlich fehlt es ihm da oben nicht. Auf sein Wohl! Wohl sein. Wohl. Unser Mathelehrer, also, der kam meistens halb angezogen in die Schule. Mal ohne Schlips, mal mit verschiedenen Schuhen. Da haben wir ihm eine Seite aus dem Modejournal in die Tasche praktiziert. Was der feine Herr von Welt anzieht. Also, wir hatten einen Gesanglehrer. Der hatte den Ehrgeiz, uns immer mit unendlich langen Klaviervorträgen zu beglücken. Einmal zu Kaisers Geburtstag will er loslegen mit der Pathetik. Die Aula ist mäuschenstill. Birr, birr, macht der Flügel. Birr, birr. Ja, da haben wir eine Kette über die Seiten gelegt. Es geht doch mit Seidenpapier. Also wir haben mal... Kennen Sie das? Wenn man Kreide in die Tinte tut, dann schäumt das über und gibt eine grandiose Spannerei. Oh, ja. Und dann? Und dann fragt er... Finden Sie das denn nicht komisch, lieber Pfeiffer? Ich weiß nicht. Aber meine Herren, im Vertrauen, träumst du nicht auch noch manchmal von der Schule? Natürlich. Ja, also ich gehe manchmal im Traum mit meinem Jungen zusammen aufs Penal. Natürlich habe ich keinen Schimmer. Der Bengel, man stelle sich das vor, muss mir alles vorsagen. Habe ich Ihnen das schon erzählt? Es war der 1. April, da hat sich einer von uns... Aber bei uns war immer April. Wir hatten einen. Ja, ich sage Ihnen, wir hatten einen. Silenzium, meine Herren, Silenzium. Einer nach dem anderen. Dr. Pfeiffer soll jetzt mal erzählen. Ja, wenn ich ganz ehrlich sein soll, meine Herren, ich verstehe nicht, warum Sie so lachen. Ich finde das alles ein bisschen albern. Was? Albern? Ja. Ja, aber Sie als Schriftsteller müssen doch besonders ulkige Schulgeschichten auf Lager haben. Ich bin nie auf einem Gymnasium gewesen. Das ist doch nicht möglich. Ja, doch. Ich hatte immer Privatunterricht. Zum Abitur wurde ich auf dem Gut meines Vaters durch einen alten Hauslehrer vorbereitet. Mit dem konnte man keinen Fez machen, weil er so ein armes Luder war. Na, im Ernst, Pfeiffer, da haben Sie aber was versäumt. Ja, das Schönste vom Leben haben Sie nicht mitgekriegt. Und das können Sie auch nicht mehr nachholen. Prost. Prost. Prost. Aber warum kann er das eigentlich nicht nachholen? Aber ich bitte Sie, Justiz. Also Spaß beiseite, meine Herren. Er ist mit Abstand der Jüngste von uns. Wie alt sind Sie, Pfeiffer? 27. Fast noch ein Jüngling im lockigen Haar. Wenn man ihn nur ein bisschen zurechtmacht. Ach, das ist doch eine Schnapsidee. Oder besser gesagt, das ist die Feuerzangenbowle. Auf jeden Fall schenken Sie noch mal nach, Pfeiffer. Gerne. Na, wie wär's, Pfeiffer? Haben Sie Mut? Ja, es wäre ein famoser Jux. Vielleicht ein Stoff für einen Roman. Was kann Ihnen denn schon passieren? Sie können jeden Tag wieder gehen, wenn es Ihnen nicht passt. Ja, meine Herren, wenn Sie das so sagen, also reizen würde es mich schon, aber... Kein Aber. Ihr schickes Auto können Sie natürlich nicht mitnehmen. Sie fahren mit dem Fahrrad, das ist gesünder. Und meine Verlobte Marion würde so etwas nicht verstehen. Die Zeit der Trennung sei die Zeit der Prüfung, lieber Pfeiffer. Ich weiß nicht. kurz und bündig. Wann geht es los? Verdammt, man möchte mitfahren. Ja. Meine Herren, nehmen wir mal an, rein theoretisch, die Papiere, die Zeugnisse. Machen wir, lieber Pfeifer, machen wir. Wozu sind wir denn Honoratioren, meine Herren? Ja, aber da sind ja auch noch andere Vorbereitungen zu treffen. Kleinigkeiten, liebe Pfeifer, pure Kleinigkeiten. Schnurrbart abnehmen und die Haare ganz kurz schneiden, keine 2 Zentimeter. Wie bitte? 2 Anzüge von der Stange, Jünglingsmodell. Die Hosen und die Ärmel leicht kürzen. Aber... Den Matrosenanzug da, den packen Sie auch mit ein. Wie Sie wünschen, mein Herr. Und eine Schülermütze, weiß-rot für Primaner. Eine Brille möchtest du? Ich verbitte mir, dass Sie mich duzen. Entschuldigung, ich wollte sagen... Ach, Sie sind schon in der Oberstufe, Pater. Eine Hornbrille? Macht älter und seriös. Nein, lieber die mit dem Nickelgestell. Einmal dritter Babenberg, Personenzug, Schülerfahrkarte. In ein Zeug? Nein, einfach. Und wo bitte ist ein Münzfernsprecher? Auf dem Bahnsteig. Hier, Pfeifer, könnte ich bitte meine Verlobte sprechen? Da haben Sie Glück, Marion ist gerade gekommen. Danke. Marion! Hallo? Hallo? Ja, Hans? Ja? Na endlich, du Ekel. Seit 4 Tagen lauere ich auf deinen Anruf. Sag mal, was ist denn das für ein Krach bei dir? Ja, ich rufe vom Bahnhof aus an. Willst du verreisen? Ohne mir ein Wort zu sagen? Hans, ich glaube, du bist mir eine Erklärung schuldig. Nach Babenberg! Einsteigen, bitte! Also, auf Wiedersehen, Marion. Hans, hörst du nicht? Was fällt dir denn ein? Ist das eine Unverschämtheit? Ich verlange, dass du auf der Stelle... Setzen Sie sich. Sie sollen sich setzen. Sie da. Ach, Sie meinen mich? Verzeihung. Sie sind der neue Schüler. Ja. Ich heiße Sie im Namen unserer Lehranstalt und im Namen der Oberprima herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie werden sich recht wohl bei uns fühlen. Setzen Sie sich da vorne. Da kann ich Sie besser beobachten. Sie heißen... Pfeifer, Johann. Mit 1 oder mit 2 F? Mit 3, Herr Professor. Wie kommen Sie auf 3? 1 vor dem Ei und 2 hinter dem Ei. Sie sind etwas albern. Sie waren noch auf keiner Anstalt. Nein. Das spürt man. Sie werden sich an strenge Schulzucht gewöhnen müssen. Die klassische Pädagogik, deren Grundsätze auch heute noch nicht überholt sind, gipfelt in der Erkenntnis, für sehr einfach formuliert. Mit der Schule ist es wie mit einer Medizin. Sie muss besser schmecken, sonst nützt sie nichts. Wer ist das gewesen? Wer hat da die Unverschämtheit und schießt mit Papierkugeln? Aus welcher Richtung ist es gekommen? Von hinten, Herr Professor. Von vorne. Herr Professor. Haben Sie eine Aussage zu machen, Rosen? Herr Professor, fragen Sie doch mal den Look. Ich bin es nicht gewesen. Rosen, haben Sie gesehen, dass der Look es gewesen ist? Ich habe nur gesagt, Sie möchten ihn mal fragen. Der ist zu klug, der weiß doch immer alles. Rosen, Sie sind albern. Ihnen fehlt die sämtliche Reife. Setzen! Look, heben Sie die Papierkugeln auf. Bitte, Herr Professor. Ich werde den Täter herauskriegen. Stück Papier ist aus einem Schrollheft gerissen. Zeigen Sie Ihre Hefte. Alle hergeben. Ab. Hier, abgeben. Dann an die Seite stellen. Rosen. Herr Professor? Lock. Ja? Pfeiffer. Herr Professor? Nebel. Da bitte. Ackermann. Ja, Professor. Da haben Sie Glück gehabt, meine Herren. Für die nächste Stunde wiederholen Sie, was wir heute durchgenommen haben. Guten Morgen. Guten Morgen. Bitte sehr, was hatten wir jetzt eigentlich eben für einen Unterricht? Deutsch. Aha, und das war wohl unser Ordinarius. Ja, das ist der Schnauz. Dankeschön. Und noch eine Frage. Wer hat da mit Papierkugeln geschossen? Achtung! Danke. Warum setzen Sie sich? Ich dachte... Aus den Bänken treten. Achtung! Arme beugt. Arme streckt. Knie beugt. Knie streckt. Warum machen Sie nicht mit? Ich dachte, Turnen ist erst morgen, Herr... Herr... Brett ist mein Name. Sehr angenehm. Und Sie? Verzeihung, Dr. Pfeiffer. Ich meine Pfeiffer. Doktor. Dr. Pfeiffer. Arme streckt. Arme beugt. Hüften rollt. Ah, jetzt sehen Sie schon ganz anders aus. Wie neugeboren. Mens sana in corpore sano. Pfeiffer, Sie halten das wohl für komisch, wie? Ach, ich musste da eben an einen Witz denken, den Herr Professor Schnauz erzählt hat. Professor Krei, meinen Sie? Oh, Entschuldigung, ich bin erst seit heute hier. Ich kann doch nicht wissen, dass Herr Professor Schnauz Herr Professor Krei heißt. Was war das für ein Witz? Erzählen Sie, ganz schnell. Ich werde Ihnen dann beweisen, dass es kein Witz war, sondern eine Ausrede. Ich weiß nicht, ob er geeignet ist und ob er so gut ist. Wenn Kollege Krei ihn erzählt, ist er gut und geeignet. Also bitte. Tja, also, es war einmal ein Mann. Und dieser Mann hatte 3 Söhne. Weiter? Der erste Sohn war entsetzlich dumm, der zweite war so mittel und der dritte war fantastisch begabt. Weiter? Ja, und die mussten ja nun alle 3 etwas werden, nicht? Also der erste, der Dumme, wurde Schafhirt. Der zweite, der mittelmäßig Begabte, wurde Trichinenbeschauer. Und der dritte? Der dritte? Der ist Oberlehrer geworden. So, und wo steckt da der Witz? Ja, das habe ich auch erst später gemerkt, dass das ein Witz ist. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Nach ein paar Jahren begab sich der Oberlehrer zu seinem Bruder, dem Schafhirten, und sagte, du, wir wollen tauschen. Ich möchte lieber richtige Schafe hüten. Bleiben Sie stehen, Pfeiffer. Zeigen Sie Ihren Kameraden, dass Sie nicht nur Witze erfinden können, sondern auch etwas von der Trigonometrie verstehen. Herein. Herr Direktor. Sie kennen die Schulordnung, Pfeiffer? Jawohl, Herr Direktor. Dann müssten Sie eigentlich wissen, dass meine Schüler nach 9 Uhr abends daheim zu bleiben haben. Sie sind gestern Abend gegen 10 Uhr im Gasthof Axmacher gesehen worden. Natürlich, ich wohne da, Herr Direktor. Das fängt ja gut mit Ihnen an. Herr Direktor, ich hatte gedacht... Sie haben aber nicht zu denken, Pfeiffer. Ganz recht, Herr Direktor, ich will es mir abgewöhnen. Ich dachte nur, weil Axmacher ein hochanständiges Hotel ist... Er denkt ja schon wieder. Ja, und dann dachte ich auch, weil da lauter bessere Herren verkehren, die Herren Professoren... Er denkt ja immer noch. Verzeihung, ich hatte nur gemeint. Jetzt hat er auch noch eine Meinung. Ich wollte sagen... Nun schweigen Sie mal. Ich will nichts gegen den Gasthof Axmacher gesagt haben. Er wurde anno 1750 von Friedrich dem Großen der Stadt als Amtswirtshaus geschenkt und 46 Jahre später zum Rathaus umgewandelt. 1820 wurde dann wieder Gasthof. Na, dies nebenbei. Im Übrigen müssen Sie das richtig verstehen, Pfeiffer. Zunächst ist es viel zu kostspielig für Sie. Vor allen Dingen ist es aber ungehörig. Schüler einer höheren Lehranstalt können doch nicht in einem Wirtshaus wohnen. Was macht das für einen Eindruck? Was sollen die Leute denken? Daran habe ich allerdings nicht gedacht. Sie sollen aber denken. Dafür sind Sie ein gebildeter Mensch. Schön, dann will ich es mir wieder angewöhnen. Ein Schüler einer höheren Lehranstalt wohnt, wenn er wie Sie nicht im Elternhaus ist, in einer ordentlichen Stube bei anständigen und rechtschaffenen Leuten. Hier habe ich Ihnen eine Adresse aufgeschrieben. Die Witwe eines ehemaligen Oberinspektors im Katasteramt, Frau Windscheid. Etwas essen, lieber Herr Pfeiffer. Kinder in den Entwicklungsjahren haben das nötig. Besonders, wenn sie so tüchtig wachsen wie Sie. So, jetzt noch einen Löffel mit Lebertran. Nein, nein, ich protestiere, Frau Windscheid. Das ist Aufbaunahrung für das Gehirn. Ihre Sachen habe ich übrigens alle eingeräumt. Ja, danke. Ach, die vielen Bücher. Was die Jungs heute alles lernen müssen. Meiner hat immer die halbe Nacht durchgesessen. Schrecklich ist das mit den modernen Schulen. Na ja, ja. Ich habe auch die Fotos aufgestellt. Sicher eine Verwandte sieht ihnen etwas ähnlich. Eine aparte Erscheinung, bloß ein bisschen mager. Marion heißt sie, nicht wahr? Woher wissen Sie denn das? Na, auf der Rückseite steht doch die Widmung. In Liebe, deine Marion. Ah, da sind schon Ihre Schulfreunde. Nun seien Sie schön fleißig. Und nachher bringe ich Ihnen Kaffee und Kuchen. Bohnenkaffee, Frau Windscheid, wenigstens für mich. Bitte. Bohnenkaffee ist schädlich, wenn man im Wachstumsalter ist. Sie trinken meinen guten Malzkaffee. So, meine Herren, da kommen und Sie rein. Frau Windscheid. Ja, ja, Tag, Tag. Okay. Treten Sie noch näher. Aha. So, also fangen wir gleich an. Ja. Ich krieg die Matheaufgabe nicht raus. Ich hab's nachgerechnet. Gib doch her. Hier sitzt der Fehler, Knebelchen. Pi ist 3,14, nicht 31,4. Kapiert? Hm, na sowas. Zigaretten, bitte bedient euch. Wenn wir dürfen. Und wenn Frau Windscheid was merkt? Wir halten die Fenster offen. Hm, adäquate Sorte. Naja, ist meine Marke. Schon seit Jahren. Ich meine, schon seit Neujahr. Früher soll einer von der Penne geflogen sein, weil er in der großen Pause auf dem Klo geraucht hat. Das gibt's doch gar nicht. Klar gibt's das. Du kannst sowas nicht wissen, Pfeiffer. Du bist doch hier zum ersten Mal auf dem richtigen Penal. Am Anfang haben wir gedacht, du willst hier nur auf die Schnelle das Abi bauen. Das Niveau bei uns ist ziemlich hoch. Naja, verdammt. Ich muss tüchtig pauken. Gefällt's dir hier überhaupt? Oh, ich hab mich eingelebt. Wir machen ja eine Menge Fails. Aber es müsste eigentlich mehr sein. Mal sowas ganz Duftes. Wer ist denn die Biene da auf dem Foto? Das ist meine... Also, Frau Windscheid sagte, sie sieht mir etwas ähnlich. Findet ihr auch? Hast du schon mal eine geküsst oder so? Und du? Hier gibt's nicht mal einen Typ in diesem Kaff. Du weißt aus, Pfeiffer. Rosen hat dich zuerst gefragt. Ich? Ach, ich bin eigentlich ein bisschen schüchtern. Verstehe ich nicht. Wenn ich so reden könnte wie du? Meine Schwester hat uns neulich von Weitem gesehen. Sie hat sich gleich nach dir erkundigt. Sieh mal einer an. Schluss jetzt. Dran an die Arbeit. Physik. Morgen bei Bömmel. Ruhe, meine Herren. Wo sind wir denn dran? Aha. Heute kriegen wir die Dampfmaschine. Also, was ist eine Dampfmaschine? Da stellen wir uns mal ganz dumm. Und da sagen wir so. Eine Dampfmaschine, das ist ein großer, schwarzer Raum. Der hat hinten und vorn ein Loch. Das eine Loch, das ist die Feuerung. Und das andere Loch, das kriegen wir später. Ackermann, ja. Hier geht's an die Tafel. Wo ist das Ventil? Hier, Herr Studienrat. Was ist ein Ventil? Hm? Das wisst ihr noch nicht. Da stellen wir uns wieder mal ganz dumm. Ein Ventil ist, wo was reingeht, aber sein Läppjotztag nichts rauskommt. Du, was schreibst du da? Zeig das mal her. Ja, du Pfeiffer, ja, da. Komm. Entschuldigen Sie, Herr Studienrat. Komm, hier mit her. Eine physikalische Zeichnung, aber kein Dampfmaschine, sondern was? Das ist ein Morseapparat, oder es soll einer sein, oder bist ja eine fleißige Junge. Nur der Morseapparat kriegen wir erst später, nicht? Und damit du ganz genau behältst, was eine Dampfmaschine ist, schreibst du die Seiten aus dem Lehrbuch ab. Zu Haus, 25 Mal. Haben Sie mich verstanden? Jawohl. Das nächste Mal dann der Dampf und was der in der Maschine zu suchen hat. So. Ja, was ist das denn? Meine Schuh ist weg. Hat einer von euch der Schuh gesehen? Ihr wisst ganz genau, dass ich die Schuh ausziehe, weil ich Hühnerohren hab. Nicht, damit ihr sie mal klaut. Ackermann. Ja? Look, Hier. Ich habe nichts gesehen, Herr Studienrat. Ich auch nicht. Oh, bin ich der Saujung Krisch, der mich der Schuh verstochen hat. Da ist er ja. Wie habt ihr den auf der Schrank gekriegt? Bah, was habt ihr für eine fiese Charakter? Na, Pfeifer? Geschieht dir ganz recht, 25 Mal Bedampfmaschinen abschreiben. Da wird's wohl heute Nachmittag nichts mit dem Bummel auf dem Wall. Ach, halt den Mund. Wo die Lützen doch so für dich schwärmen. Und von Weitem natürlich nur. Luk, Schwester. Lass meine Schwester ja, aus dem Spiel. Ruhe! Sag mal, ist das wirklich ein Morseapparat, Hans? Naja, sowas Ähnliches. Auf jeden Fall ist es eine ganz neue Erfindung. Ach, eine Erfindung. Ja, zur Erleichterung des Unterrichts für Schüler. Also man muss die technischen Errungenschaften unseres Zeitalters auch für die Schule nutzbar machen. Und wie willst du das anstellen? Wartet ab, das zeige ich euch in der Geschichtsstunde bei Fridolin. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass Ihre Leistungen in den letzten Wochen erheblich gestiegen sind. Ich hatte Gelegenheit, über diesen erfreulichen Umstand nicht nur mit Kollegen Krei und Brett, sondern auch mit Oberstudiendirektor Knauer zu sprechen. Zwar trifft der Aufschwung nicht auf das Schriftliche zu, wohl aber auf das Mündliche. Ja, auf das Mündliche. Aber wie Sie wissen, gibt das Mündliche den Ausschlag bei den Zensuren. Knebel! Verdammt, Hans, ich habe keine Ahnung. Ruhe bewahren, verlass dich auf meinen Morseapparat, achte auf die Zeichen und lass dir immer schön Zeit. Knebel, Sie standen bei mir in Geschichte bisher immer auf 5. Vielleicht haben auch Sie an dem allgemeinen Aufschwung partizipiert. Deswegen gebe ich Ihnen heute nochmals eine Chance. Gehen Sie an die Karte. Jawohl. Erklären Sie uns den zweiten punischen Krieg, Knebel. Womit begann er? Mit, wie bitte? Ach so, mit Sagunt. Mit der Eroberung von Sagunt, richtig. Und durch wen? Das, waren die Punier. Wann? 219 vor Christus. Wer trat dann auf den Plan? Lauter! Ich wollte sagen, ich meine, Hannibal. Gut! Wodurch wurde Hannibal besonders bekannt? Durch seine Alpenüberquerung. Im Herbst 219. Zeigen Sie es auf der Karte. Ja, also er marschierte erst so, dann, ja, mehr rechts hier. An der Durance. Gut. Jetzt ein bisschen links und dann scharf rechts. Da war eine Festung. Was ist denn das? Das muss an der Heizung liegen, Herr Studienrat. Weiter, Knebel, die Festung hieß? Briançon, hier. Wie viele Elefanten hat Hannibal? Ja, das ist schwer zu sagen. In der Tat. Ja, die einen sagen 1000. Richtig, Polybius und Livius? 10.000. Falsch. 100? Nun, es waren 1500, aber das ist nur ein nebensächliches Detail. Kurzum, bin zufrieden mit Ihnen, Knebel, Sie haben Fortschritte gemacht. Wenn Sie mir jetzt noch als letztes... Na, was ist denn das schon wieder? Das ist immer noch die Heizung, Herr Studienrat. Warten Sie mal, aber der Ton kommt doch von... Also ich würde schwören, er kam von da hinten. Herr Studienrat? Ja, was ist denn, Rosen? Vielleicht schauen Sie mal da unter Pfeifers Bank. Ach, Unsinn! Da kommt Dampf aus der Röhre und sein komischer Geruch, Schwefelsäure, wie aus einer Batterie, Herr Studienrat. Sie spinnen, Rosen, setzen, Knebel! Sagen Sie mir noch, wer stand auf römischer Seite Hannibal entgegen? Das war... Ich hab's vergessen. Scipio, später Africanus. Immerhin, ich werde Ihnen noch einen Vierer geben. Das ist ein komisches Geräusch. Ackermann, gehen Sie in der Pause zum Hausmeister. Klingt fast so... Als wäre hier eines von diesen neumodischen Dingern im Zimmer. Wie heißen sie gleich? Radiosender, Herr Studienrat. Genau. Aber die gibt's hier noch nicht in Babenberg. Ein Instrument zur Volksverdummung, meine Herren. An den ganzen Stammtisch. Habe gerade in einem Aufsatz, inwiefern gleichen sich Wilhelm Tell und Götz von Berlichingen... Und inwiefern bestehen wesentliche Unterschiede zwischen ihnen eine 5 bekommen, weil ich geschrieben habe, den Tell darf man zitieren, den Götz Leber nicht. So spricht Schnauz, das ist unser Deutsch- und Chemielehrer. Und er, Moment, Chemielehrer, Punkt. Und er sagt zu mir, Pfeifer, sie sind in allen Fächern genügend bis gut, nur im Deutschen stehen sie mangelhaft. Was wollen sie mal werden? Ich, das weiß ich nicht. Er, Sorgen Sie sich einen Beruf, bei dem Sie wenig zu schreiben haben. Am besten werden Sie Zahnarzt. Na, der wird sich wundern. Für morgen haben wir nämlich bei Schnauz einen ganz tollen Streich ausgeheckt. Wollen wir heute das Problem der alkoholischen Gärung untersuchen? Chemie ist nie ohne praktische Bedeutung. Deswegen habe ich in dieser Flasche etwas mitgebracht. Treten Sie hier heran. Jeder trinkt nur einen winzigen Schluck. Da, Lock. Ackermann. Es ist ein Heidelbeerwein. Nicht so viel, Pfeifer. Immer mäßig. Den ich mit Zucker und Hefe. Pfeifer, wiederholen Sie. Was versteht man unter alkoholischer Gärung? Also, die alkoholische Gärung, oder vielmehr die Gärung des Alkohols, sie erzeugt Alkohol. Also das heißt also, der Alkohol erzeugt Gärung, sogenannte alkoholische Gärung. Pfeifer, Sie faseln. Jawohl, sehr richtig. Der gärende Alkohol fängt an zu faseln. Also er fängt an, in eine faselnde Gärung überzugehen. Und so entsteht der Heidelbeerfusel. Heidelbeerfasel. Pfeifer, was ist los mit Ihnen? Nee, nichts, Herr Professor. Und wenn dann der Heidelbeerfusel, beziehungsweise der Alkohol, oder vielmehr der Heidelbeerkohl, ich meine der gärende Alt-Heidelbeerkohl. Ackermann, fahren Sie fort. Man kann den Wein mit AA. Ich komme nicht auf das Wort. Seit wann stottern Sie? Das stottert auch gar nicht. Mir dreht sich alles vor den Augen. Verstehe das nicht. Lock, wollen Sie mal fortfahren? Ich muss mal. Mir ist schlecht. Ich. Ruhig. Ist Ihnen auch übel? Sehr. Ist sonst noch wem übel? Der Wein ist famos. Oh, mein liebes Schnäuzchen. Wir saufen jetzt alles aus. Jawohl, komm, hier mal. Rühren Sie die Flasche nicht an, Knede. Herr Professor. Ackermann, gehen Sie schnell mit der Klasse an die frische Luft. Hier haben Sie 5 Mark. Seien Sie leise. Gehen Sie nicht auf den Schulhof, sondern auf die Straße. Tief atmen. Tief. Und von dem Geld da lassen Sie sich irgendwo eine starke Tasse Kaffee geben. Alle mal herhören. Was machen wir mit dem Geld? Einen Frühschub natürlich. Dafür dürfte es nicht reichen. Veranstalten wir eine Sammlung. Ich stifte noch 2 Mark. Ich 20 Pfennig. Also ich habe noch 50. Gut. Knebel, Luck, ihr holt einen Kasten Bier. Und dann bringen wir dem Herrn Direktor ein Ständchen. Gehorsamst, Oberprima geschlossen angetreten. Luck, Sie sind ja betrunken. Ackermann, was ist los? Oh, Susanna. Nimm erzählen, habt ihr was Schlechtes gegessen? Niedeldumm. Im Gegenteil, Herr Direktor. Wir haben was Gutes getrunken, Herr Direktor. Jawohl, Herr Direktor, wir haben was getrunken. Na, was habt ihr getrunken? Als gute Deutsche haben wir guten deutschen Wein getrunken. Herr Direktor, ich muss mal. Darf ich? Ja, gehen Sie. Also, wer hat euch den Wein gegeben? Den haben wir bei Professor Krei trinken müssen. Trinken müssen? Ackermann? Jawohl. Holen Sie sofort Professor Krei. Meine Herren, bitte beruhigen Sie sich. Dem schlecht ist der geht nach Hause und legt sich ins Bett. Luke, können Sie es selbst schaffen? Rosenhund, ich nehme ihn unter den Arm. Also bitte, verschwinden Sie und leise. Leise. Leise. Es ist ein Skandal. Es ist ein Skandal. Ich schwöre Ihnen, Herr Direktor, es ist immer völlig unbegreiflich. Hier habe ich die Flasche. Jeder hat nur einen winzigen Schluck bekommen. Nur einen winzigen Schluck. Wenn Sie sich selbst überzeugen wollen. Herr Kollege, das ist unverantwortlich. Sie haben meine Oberprima vergiftet. Ich wollte doch nur die alkoholische Gärung. Meine schöne Oberprima vergiftet. Aber jeder nur einen winzigen Schluck. Jawohl, vergiftet, sage ich. Zunächst erwarte hier einen schriftlichen Bericht, Herr Kollege. Das Weitere wird sich finden. Pfeifer, was suchen Sie hier? Ich wollte um Verzeihung bitten. Wieso um Verzeihung? Da sind auch die 5 Mark wieder. Welche 5 Mark? Können Sie mir bitte rausgeben? Sehen Sie, Herr Kollege, er redet irre. Nein, ich rede nicht irre, Herr Direktor. Das haben wir nur so gemacht wegen der Griechischarbeit um 11. Ich habe das angestiftet und es soll auch bestimmt nicht wieder vorkommen. Ja, sind Sie wahnsinnig? Holen Sie sofort die Klasse zurück. Ich fürchte, die ist über alle Berge. Heute Nachmittag melden Sie sich beim Hausmeister Pfeifer, um 4 Stunden Karzer abzusitzen. Karzer? Den gibt's noch. Den darf ich kennenlernen. Raus! So. Ja, rein. Vielen Dank. Um 6 hole ich Sie wieder ab. Herr Speckmann, ja. Sie sind ein so lieber Hausmeister. Hier sind 2 Mark. Besorgen Sie mir bitte ein paar Flaschen Bier. Alkoholische Getränke sind verboten. Haben Sie was zu rauchen? Ja, danke. Ich habe mich genügend eingedeckt. Geben Sie mal das Etui her. Wie bitte? So. Rauchen ist nämlich auch verboten. Herr Speckmann, ich protestiere. Wollt ihr mal einen richtigen Karzer sehen? Ist er vergittert? Heute müsste einer drin sitzen. Ein ganz schlimmer. So richtig bei Wasser und Brot. Sie! Sie da! Ja, bitte? Sind Sie der mit dem Heidelbeerwein? Sie! Das haben Sie fein gemacht. Die ganze Schule spricht davon. Schwärmt davon. Aber jetzt haben Sie wohl rechte Langeweile. Wollen Sie nicht ein bisschen mit uns spazieren gehen? Schon, aber wie denn? Und wer seid ihr denn? Wer wir sind? Hört man das nicht? Ich heiße Eva. Wir stecken uns jetzt eine Zigarette an. Wollen Sie auch eine? Oh, im Karzer ist das Rauchen verboten. Wir können Ihnen was vorrauchen. Durchs Schlüsselloch. Hallo, Sie, kommen Sie doch bitte etwas näher. Wehe, wenn jetzt dein Vater kommt, Eva. Dann kriegt er noch mal Karzer, weil er geraucht hat. Moment mal. Eva, sind Sie die Tochter des Hausmeisters? Die Tochter des Hausmeisters? Hässlich, Eva, er hält dich für... Still, Eva! Eva? Ja? Bitte pusten Sie nochmal. Wer war das? Ich. Halten Sie doch bitte mal Ihr Ohr ans Schlüsselloch. Wozu? Hören Sie mich? Ja. Treffen wir uns am Samstag? Oh, Sie wissen ja gar nicht, wie ich aussehe. Ich werde Sie an Ihren Lippen wiedererkennen. Blasen Sie noch einmal Rauchkringel hinein. Bitte, Eva. Ah, herzförmig, unverwechselbar. Und wenn ich nicht komme? Achtung, der Speckmann! Oh, hier haben Sie Papier und Federhalter. Sie dürfen sich mit Ihren Schularbeiten beschäftigen. Abenberg. Liebste Marion, vielen Dank für deine Briefe. Entschuldige, dass ich bisher noch nicht geantwortet habe. Ich hatte wahnsinnig viel zu tun. Jetzt ist es das erste Mal, dass ich ein bisschen Zeit zum Schreiben, Gedankenstrich und zum Nachdenken habe, Gedankenstrich. Hier ist es herrlich und es ist auch immer eine Menge los. In Treue. Aha! Es ist die Feder kaputt. Ja, legen Sie ihn dorthin. Aber Sie müssen ihn doch sofort lesen. Der Postbote ist extra deswegen mit dem Fahrrad gekommen. So ein schöner Umschlag und parfümiert. Oh, lassen Sie mich raten, ein großes M, sehr schwungvolle Schrift. Frau Windscheid, ich habe jetzt keine Zeit. Oh. Sie haben eingekauft? Ja. Einen neuen Anzug, nicht wahr? Und eine neue Schülermütze, damit Sie es wissen. Ach, schick. War aber sehr teuer. Aus dem Matrosenanzug bin ich herausgewachsen, Frau Windscheid. Weil ich Sie so gut gefüttert habe. Ja, ja, ja. Der alte ist aber noch sehr gut. Ich werde die Ärmel verlängern und auf den Hosenboden machen wir einen schönen Flicken. Frau Windscheid, er ist nicht mehr elegant genug für Babenberger Verhältnisse. Was sollen denn die Mädchen von mir denken? Oh mein Gott, wollen Sie anfangen zu poussieren? Was wird da Ihre Frau Mutter sagen? Wiedersehen, Frau Windscheid. Ich muss pünktlich sein. Deutsch bei Schnauz. Professor Krei. Pfeiffer. Eine 5. Wegen mangelhafter Ausführung Ihrer Schularbeiten. Sie haben in den letzten Tagen stark nachgelassen. Drehen Sie jetzt die Tafel um. Was ist das? Offensichtlich eine Karikatur, Herr Professor. Wer hat das dahin gemalt? Es ist nur unschwer zu erkennen, dass ich das hatte. Steht ja auch Schnauz darunter, Herr Professor. Warum wurde ich nicht? Ja, wir wussten nicht, ob das vielleicht wichtig ist. Unerhört. Ich frage nochmals, wer ist das gewesen? Fragen Sie doch wieder mal den Look, Herr Professor. Also Lock. 2 Stunden Rest wegen Anfertigens dämlicher Zeichnung. Ackermann, waschen Sie den Quatsch ab. Aber Herr Professor. Setzen, Lock. Herr Professor, ich protestiere. Setzen! Ich kann ja gar nicht zeichnen, Herr Professor. Halten Sie den Mund! Entschuldigen Sie, Herr Professor, aber diese Zeichnung stammt ganz sicher nicht von Luck. Abgesehen davon, dass er tatsächlich im Zeichnen etwas schwach ist. Das kann Dr. Vosberg bezeugen, dass ich eine Null bin. Im Zeichnen. Ich schreibe Sie ins Klassenbuch. Pfeiffer, Luck. Wegen renitenten Benehmens und wegen Gebrauch von Wederworten. Satz. Hefte raus. Wir schreiben jetzt eine Stilübung über die Jungfrau von Orbeer. Moment mal, Pfeiffer. Ich habe Sie genau beobachtet. Kommen Sie davon. Was haben Sie da in der Hand? Ein Brief, wieso? Sie haben einen Brief gelesen während des Unterrichts. Von wem ist dieser Brief? Der ist privat. Geben Sie ihn her. Wer ist großes E? Punkt. Das hat mit der Schule nichts zu tun. Wer ist großes E? Punkt. Das geht Sie nichts an. Ich werde den Brief dem Direktor vorlegen. Bitte? Der soll entscheiden, was mit Ihnen zu geschehen hat. Setzen. Dem Herrn Direktor? Setzen. Einen Augenblick, Herr Professor, darf ich mal? Geben Sie den Brief. Auf der Stelle geben Sie den Brief zurück. Zu spät. Sie haben den Brief gegessen. Jawohl. Ich kann Ihnen den Magen auspumpen lassen. Nicht ohne amtsärztliche Erlaubnis, Herr Professor. Setzen 5! Thank you. Eigentlich müsste ich jetzt Schularbeiten machen, Herr Pfeiffer. Ich auch, Fräulein Eva. Aber wie Dr. Brett sagt, mens sana in corpore sano. Ja, ja. Ein Spaziergang durch den Stadtpark ist gesund. Schularbeiten kann man machen, wenn es regnet. Erklären Sie das mal meinem Vater. Ist das sehr schlimm, wenn man die Tochter eines Oberstudiendirektors ist? Eigentlich ist mein Papa sehr nett. Alle Väter haben ihre Eigenarten. Meiner muss immer abfragen. Der ist sehr angesehen. Nicht nur in unserer Oberprima. Wirklich? Ich schwöre es Ihnen. Einen Moment bitte. Bitte nicht böse sein. Ich habe auf einmal schreckliche Magenschmerzen. Aber das geht gleich vorbei, Frau Eva. Sind Sie am Ende vielleicht doch so zart, wie Ihr Vater glaubte? Nein, bestimmt nicht. Das hat andere Gründe. Oh, Sie trinken zu viel Bier, wie alle Primaner, und sind da noch stolz drauf. Verzeihung, tut es sehr weh? Oh nein, es geht schon. Setzen Sie sich. So. Wo tut es weh? Hier. Ja. Aber lassen wir das. Wir haben genauso eine Type wie Ihre Miss Porridge. Oh, wir haben den Bömmel. Lenken Sie nicht ab. Ihnen geht es wirklich schlecht. Matze, der Habenpfeifer. Also da stellen wir uns ganz dumm und... Spielen Sie jetzt nicht den Helden. Legen Sie sich hin, Herr Pfeifer. Hier, ins Gras. Ganz ruhig. Was haben Sie bloß? Mir liegt etwas im Magen. Ihr Brief. Mein Brief? Ja, Krei hat ihn mir weggenommen in der Deutschstunde. Private Briefe liest man auch nicht während des Unterrichts, Pfeifer. Da haben Sie denn gar keine Angst, dass etwas herauskommen kann? Krei wollte mit dem Brief zu Ihrem Vater. Und? Ich habe den Brief Krei aus der Hand reißen müssen. Ich habe ihn aufgegessen. Aufgegessen, damit nichts herauskommt. Wer ist großes Punk? Oh, wenn ich das gewusst hätte. Hätten Sie dünneres Papier genommen? Mein Vater hätte ihn ruhig lesen können. Sie Dumme, ich habe den Brief durch meine Freundin schreiben lassen. Eva, so klug sind Sie. Wieso denn nicht? Bleiben Sie liegen. Ich hole etwas Wasser aus dem Brunnen. Das wird Ihnen gut tun. Und wie holen Sie das Wasser? In meinem Hut. Liegen bleiben! So. Ach, Eva. Trinken Sie. Sie sind ja ein Engel. Es ist mir schon... Besser oder noch mehr? Mehr. Kommen Sie näher, damit kein Wasser verloren geht. Ich werde Ihnen den Kopf stützen. So. Eva. Warum machen Sie die Augen zu? Sie können ja gar nicht sehen, wenn... Ich habe die Augen nicht zu. Ich sehe alles. Aber du... Du... Vorsicht! Das Wasser! Hans! Eigentlich müsstest du jetzt... Ich müsste dir eine Ohrfeige geben. Einfach der Tochter des Direktors zu küssen. Unerhört. Küssen Sie weiter, Pfeifer. Und dann... Und dann? Sprechen wir lieber wieder über die Schule. Marion? Ach du meine Güte. Hans, ich habe mit dir zu reden. Bitte? Ach, setz diese komische Mütze ab. Erlaube mal, Marion, das ist die der Oberprima. Du merkst wohl nicht, wie lächerlich du aussiehst. Wie kann ein erwachsener Mensch Freude an solchen Kindereien haben? Bist du schon so weit vertrottelt? Oh Gott, man braucht ja nur dein Gesicht zu sehen. Du siehst schon richtig aus wie ein Primaner. Ich möchte fast sagen Sekundaner. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Ich werde immer jünger. Zu Weihnachten kannst du mir Karl May schenken und im nächsten Frühjahr, glaube ich, wieder einen Klapperstorch. Wie lange gedenkst du noch hier zu bleiben? Na, Ostern mache ich das Abitur. Vielleicht falle ich auch durch. Wegen Schnauz. In Deutsch. Wenn du ein Mensch von Geschmack und Kultur wärst, würdest du es keine 3 Tage aushalten in diesem verschlafenen, muffigen Nest. Ich find's herrlich hier. Außerdem mache ich Studien. Wenn du ein Gymnasium sehen wolltest, das hätte dir Dr. von Pötzl in Berlin zeigen können. Er hätte dich auch unter irgendeinem Vorwand mal in eine Unterrichtsstunde mitgenommen. Dazu brauchst du dich nicht wochenlang als nachgemachter Primaner hier herumzuflegeln. Liebe Marion, dir fehlt der Sinn für Romantik. Jetzt hör mal gut zu. Du vergisst deine Karriere. Die Akademie der Künste wartet auf deinen Vortrag. Kaiser hat uns zu einer Autofahrt nach Dalmatien eingeladen. Und er hat die Beziehungen nach Amerika. Aber darum geht es nicht allein. Mich hast du auch vergessen. Überall erzählt man schon, zwischen uns sei es aus. Marion. Ich habe keine Lust mehr, die versetzte Braut zu spielen. Hast du mich verstanden? Bleib hier. Schau dir an, wie schön es ist. Ich fahre in einer Stunde wieder ab. Keine Minute bleibe ich länger in diesem Kaff. Du musst dich entscheiden. Wenn du morgen Abend nicht wieder in Berlin bist, ziehe ich meine Konsequenzen. Warte doch! Also schön. Dann muss ich ja wohl. Adieu, altes Penal. Jetzt heißt es wirklich für mich Abschied nehmen. Ach was, Pfeifer, Sie sind sentimental. Nehmen Sie Ihre Koffer und verschwinden Sie zum Bahnhof. Nanu? Hans! Luk, was machst du denn jetzt auf der Straße? Warum bist du nicht in der Penne? Die Schule. Also, die Schule ist heute ausgefallen. Da, liest das Schild am Tor. Wegen baulicher Veränderungen bleibt die Schule heute geschlossen. Oh, da könnt ihr euch ja freuen. Alle haben es gelesen. Alle sind nach Hause gegangen. Auch die Lehrer. Zwar haben sich einige gewundert. Der Direktor hätte ihnen ja vorher Bescheid sagen können. Aber sie sind wieder nach Hause gegangen. Warum denn nicht, wenn da gebaut wird? Das Schild ist doch nicht echt. Ich hab's dahin gehängt. Das Schild ist von mir. Bist du verrückt, wenn das rauskommt? Es soll ja rauskommen. Morgen melde ich mich beim Schnauz. Ich kann's kaum erwarten. Stell dir den Klamauk vor. Jetzt sollen sie endlich erfahren, wer ich bin. Du fliegst von der Schule, Luk, aber achtkantig. Du mit deinem Heidelbeerwein hast es fertiggebracht, die Oberprima für ein paar Stunden nach Hause zu schicken. Aber ich habe die ganze Schule, Hans, die ganze Schule und sämtliche Lehrer dazu. Ich, der kleine Luk. Na, da wollen wir erstmal ein Bier trinken, hm? Und meinen Koffer bringe ich wieder zurück. Mensch, Luk. Ich werde ja noch gebraucht. Was glaubst du, Hans? Was wohl der Direktor sagen wird, wenn er es erfährt? Meine Herren Kollegen, so etwas ist mir in meiner 30-jährigen Dienstzeit noch nicht vorgekommen. Ich werde einen Untersuchungsausschuss einsetzen müssen. Ja, es muss hart durchgegriffen werden. Jawohl, Kollege Brett. Ja, richtig. Ich kann mir nicht helfen, also ich finde das komisch. Ich verstehe Sie nicht, Bebel. Die Anfertigung des Schildes ist zumindest eine Urkundenfälschung. Wenn ein Schild für Sie eine Urkunde ist. Kollege Böbel, Ihre rheinische Frohnatur in allen Ehren. Aber Sie müssen zugeben, dass das ein unerhörter Affront gegen die Schulordnung ist. Ja, was wollen Sie denn tun? Wir sind doch die Gelackmeiers, ja, denn wir wollen uns nichts weismachen. Wenn da rauskommt, sind wir blamiert bis auf die Knochen. Die Stadt hält sich doch bau vor Lachen. Am besten ist, wir sagen nichts. Und da stellen wir uns mal ganz dumm. Und da tun wir so, als hätte mir tatsächlich baulich verändert. Und wie? Indem mir zum Beispiel eine alte Leiter auf der Treppe lege. Wir sperren der Haupteingang zu und vor der Tür stellen wir ein paar Säckzement. Achtung! Jetzt sage ich's ihm, Hans. Sei vernünftig, Luk. Du hast mir gestern versprochen, dass... Setzen. Herr Professor? Nehmen Sie die Bücher. Herr Professor! Stören Sie nicht, Luk. Herr Professor, es ist wegen dem Schild. Setzen Sie sich. Herr Professor, wegen dem Schild von gestern. Es heißt nicht wegen dem Schilde. Es heißt wegen des Schildes. Herr Professor, das Schild ist von mir. Sie sollen den Mund halten. Ich will nicht, dass ein Unschuldiger... Wenn Sie weiter stören, kommen Sie ins Klassenbuch. Verstehen Sie nicht, Herr Professor? Ich habe das Schild gemacht. Ich! Das Schild ist eine Fälschung. Doch, Sie sind albern. Das Schild ist angefertigt worden wegen des Umbaus der Treppe. Das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge. Wenn Sie nicht gleich ruhig sind, schicke ich Sie vor die Tür. Tun Sie es doch. Dann gehen Sie, Locke, und gucken Sie die Bauarbeiten persönlich an. Vorher aber Ackermann ins Klassenbuch. Locke stört den Unterricht durch alberne Reden. Notieren Sie jetzt, was ich an die Tafel schreibe. Schwefelwasserstoff entsteht durch Einwirkung von Schwefelsäure auf Schwefeleisen. Nach der Gleichung. Entschuldigen Sie, Herr Professor. Was gibt's denn, Speckmann? Pfeiffer möchte ins Direktorzimmer kommen. Gott. Gehen Sie, Pfeiffer. Au, Backe. Was ist los, Herr Speckmann? Was will der Direktor? Ich habe nicht gesagt zum Direktor, sondern ins Direktorzimmer. Hier zum Telefon. Da ist ein Anruf für Sie, Pfeiffer. Was, für mich? Ja, eigentlich bin ich verpflichtet, während des Gesprächs im Zimmer zu bleiben. Aber Sie hatten da neulich im Karzer eine gute Sorte. Zigaretten. Hier, hier bitte, nehmen Sie die ganze Schachtel. Ja. Pfeiffer, wer spricht da? Hallo? Hans? Eva, bist du verrückt geworden, mich aus dem Unterricht ins Zimmer deines Vaters, wenn der jetzt reinkommt? Kann er nicht. Hat eine Besprechung im Rathaus. Ja, gut, gut, aber... Freust du dich gar nicht, Hans? Natürlich freue ich mich. Oh, es ist so schönes Wetter. Hans, wir möchten auch mal wie ihr schulfrei haben. Du verstehst? Ihr möchtet auch mal... Ich rechne auf dich. Tschüss. Tschüss. Tja, ja. Ich verstehe. Was kann man da nur machen? Schwefelwasserstoff ist ein unangenehmer Geselle. Er besitzt einen intensiven Geruch nach faulen Eiern und anderen unanständigen Sachen. Schwefelwasserstoff. Eva, ich hab's. Herr Professor? Was ist, Pfeiffer? Ich hab Nasenbluten. Darf ich mal raus, bitte? Gehen Sie. Danke. Nehmen Sie ein sauberes Taschentuch, falls Sie eins haben. Und legen Sie sich einen Augenblick auf den Rücken. Was machen Sie denn hier, junger Mann? Ich bin von der Firma Gottlieb und Brauchbar. Ich soll die Wasserröhren nachsehen. Ja, dann lassen Sie sich nicht stören. Ja, danke. Hans? Hans! Psst, bloß kein Aufsehen, Eva. Ich bin hier dienstlich. Toll, wie du dich zurecht gemacht hast. Wie ein richtiger Arbeiter. Ihr habt doch jetzt Physik, nicht wahr? Ja, sag schnell, was hast du vor? Wart's ab, wie lange habt ihr noch Pause? Gleich zu Ende. Na gut, dann verschwinde ich. Achtung! Guten Morgen, meine Damen. Guten Morgen, Frau Doktor. Bitte schließen Sie die Fenster. Ach, Frau Doktor, muss das sein? Bei dem schönen Wetter? Also nun machen Sie schon. Also wir kommen heute zur Adhäsion. Es ist das Haften von Körpern aneinander, die bei enger Berührung entsteht. Zum Beispiel... Ich weiß gar nicht, was es da so zu kichern gibt. Die Adhäsion also. Einen Augenblick. Hat vielleicht jemand von Ihnen Käse auf dem Frühstücksbrot? Aber nein. Also ich weiß nicht. Es riecht so merkwürdig. Wenn zwei Körper, wie schon gesagt, sehr eng aneinander. Ja, was ist das denn? Riechen Sie das nicht? Ja, jetzt. Ja, das riecht nach... Nein, das riecht mehr nach... Öffnen Sie die Fenster. Oh, frische Luft. Ich denke, jetzt ist es vorbei. Ich wiederhole. Die Adhäsion. Ja, das ist nicht zum Aushalten. Es muss doch von drinnen kommen. Vielleicht hier. Von der Wasserleitung. Nein, es riecht nach Landwirtschaft. Frau Doktor, ich glaube, ich werde ohnmächtig. Frau Doktor, wir müssen hier raus. In der Tat. Dürfen wir nach Hause? In der Tat, das ist sehr... Oh. Hat noch jemand das Gefühl, dass eine Ohnmacht... Ich meine... Oh. Frau Doktor! Frau Doktor! Gehen Sie, meine Damen, gehen Sie, bevor noch ein Unglück... Thank you. Also Hans, deine Idee mit dem Schwefelwasserstoff war einfach prima. Und was das Schönste ist, der Baurat war da und hat gesagt, im Physiksaal ist das Holzwerk morsch. Der Geruch kommt von der Ausdünstung eines Pilzes mit einem lateinischen Namen. Der Physiksaal muss von Grund auf renoviert werden. Das ist doch wunderbar. Dann fällt während dieser Zeit Physik und Chemie aus. Eva, eigentlich habe ich dafür eine Belohnung verdient. Von der ganzen Klasse. Und wie? Na wie? Das ist eine Frage. Kann ich nicht. Stellvertretend für, ich meine... Ja, wenn du das kannst. Du küsst aber gut. Für einen Primaner? Und du? Für alle Primanerinnen? Alle Achtung. Hans, machst du Ostern dein Abitur? Natürlich, warum? Kannst du nicht ein bisschen durchfallen? Wenn ich mir tüchtig Mühe gebe? Bitte, Hans, gib dir Mühe. Ach, du fürchtest wohl, dass ich weggehe. Ach. Eva, ich könnte dich ja auch... Ich meine, ich wollte sagen, ich könnte dich ja mitnehmen. Ist doch unmöglich. Ich bin noch viel zu jung zum Heiraten. Aber weißt du, Hans, wenn ich mal heiraten sollte, dann müsste schon ein ganz besonderer sein. Einer, der mir richtig imponiert und der 10-mal so klug ist wie ich. Ach, du willst damit sagen, dass ich... Nicht böse sein, Hans. Ich hab dich sehr lieb. Das weißt du auch. Aber solange wir beide noch zur Schule gehen... Ja, und Eva, wer sagt dir, dass ich... Ja, tolle Streiche aushecken, das kannst du. Aber das Leben besteht doch nicht nur daraus. Eva, wenn ich dir nun beweisen würde... Ich meine, ich habe einen entfernten Vetter, der Johannes Pfeiffer. Der ist ein nicht unbekannter Schriftsteller. Ach, der mit dem doppelten Buchhalter? Ja, ja. Oh, die Geschichte ist wahnsinnig komisch. Ja, ja. Und dieser Pfeiffer, der hält eine Menge von mir. Wir diskutieren oft miteinander. Er meint, ich sei sehr begabt. Sag mal, Hans, du möchtest wohl selbst gern Schriftsteller werden? Vielleicht. Du, Hans? Traust du mir das nicht zu? Ich weiß nicht. Wenn du so von deinem Vetter schwärmst... Erzähl mir mehr von ihm. Ja, also, er ist nicht verheiratet, aber auch nicht mehr verlobt. Er hat auch meines Wissens keine Kinder und er ist ein sehr hübscher Mensch. Nicht sehr groß, schlank, so wie ich. Soll ich dir ganz genau sagen? Wenn du willst. Haar dunkelblond, nach hinten gekämmt, eine Brille, wie ich. Und das Gesicht, also, wenn du es wissen möchtest, sieh mich mal an, Eva. Ja. Ja, so, und jetzt sieh mir fest in die Augen. So. Und jetzt weißt du, wie er aussieht. Wieso? Genau wie ich. Eva, ich kann dich nicht ewig belügen. Der bekannte Johannes Pfeiffer, das bin ich. Du spinnst. Eva, ich gebe dir mein Ehrenwort, ich schwöre dir. Ach, du bist ein Angeber. Wenn ich dir morgen meine Papiere mitbringe? Tu es doch, wenn du es unbedingt willst. Wenn ich will. Also, du, wenn du das nicht zurücknimmst, das mit dem Angeber... Nehme ich nicht zurück. Wenn du immer noch nicht merkst, wen du vor dir hast, wenn du mich immer noch für einen kleinen, dummen Primaner hältst, dann... Dann? Dann hat es keinen Zweck. Dann geschieht's dir ganz recht. Ich gehe jetzt wohl am besten nach Hause. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Herr Pfeiffer! Herr Pfeiffer! Ja? Herr Pfeiffer, Sie müssen aufstehen! Es ist schon nach 12! Wozu? Das hat ja doch alles keinen Zweck. Pfeiffer, Sie kamen heute Nacht aber sehr spät nach Haus. Sie waren angeheitert, nicht wahr? Ah, und ob. Ja, ja, ja. Wenn man zu viel trinkt, dann meistens aus Kummer. So war es mit meinem auch. Jetzt frühstücken Sie erst mal, ja? So. Mein Gott, da fällt mir ein. Gestern Abend, als ich in der blauen Grotte saß, lief mir Professor Krei über den Weg. Er hat mich heute Abend Punkt 6 in seine Wohnung bestellt, um ein ernstes Wort mit mir zu reden. Ich hör auf. Ich mach das nicht mehr mit. Das werden wieder Ihre Freunde sein. So, guten Tag. Guten Tag. gehen Sie nur rein. Danke. Bitte. Bist du krank, Hans? Was? Hast du heute was versäumt? Eine tolle Neuigkeit. Du wirst es nicht glauben. Ab morgen haben wir Chemieunterricht mit den Lützen zusammen. Ja, das glaube ich nicht. Doch, unser Direktor und die Direktorin des Lyzeums haben sich geeinigt, dass probeweise ein gemischter Unterricht stattfinden soll. Sie werden richtig neben uns sitzen, Hans. Richtig neben uns. Natürlich nur so lange, bis der Physiksaal im Lyzeum renoviert ist. Ja, da weiß man gar nicht, ist das nun ein Glücksfall oder ein Wink des Schicksals, sich einen neuen Streich auszudenken. Wartet mal, wartet mal. Das muss begossen werden. Hier, darf ich euch einladen? Hier sind 3 Mark. Geht schon voraus, okay. Ich muss noch schnell einen wichtigen Brief schreiben. Wiedersehen. Tschüss, wiedersehen. Tschüss, wiedersehen. Ich komme gleich nach. Liebe Eva, ich muss dich sprechen, unbedingt. Sei um 6 Uhr im Park an unserer Bank. Bitte. Ausrufungszeichen. 1000 Küsse, dein Hans. Sechs Uhr, hatte ich gesagt. Und dieser verdammte Bengel ist schon eine halbe Stunde überfällig. Halb 7. Sie hat mich versetzt. Eva, das verzeih ich dir nie. So, jetzt gehe ich zu Schnauz. Der kann was erleben. Sie wünschen? Ich bin hierher bestellt. Wenn Sie bitte warten wollen. Ist der Professor nicht da? Setzen Sie sich ins Wohnzimmer. Aha. Uhrenfanatiker, dieser Pauker. Eine kitschiger als die andere. Moment, die drehe ich einfach zurück auf 6. So, die Standuhr auch auf 6. Jetzt fehlt noch der Wecker in seinem Schlafzimmer. Da drüben. Habe ich auch eine Stunde zurückgestellt. Pfeiffer? Sie? Guten Abend, Herr Professor. Ich hatte sie auf 6 bestellt, nicht auf 7. Es ist 6 Uhr, Herr Professor. Wollen Sie auf meine Uhr schauen? Bitte? Dann geht Ihre Uhr natürlich. Falsch. Vielleicht haben Sie nicht die richtige Zeit, Herr Professor. Was denn nicht? Sag. Schauen Sie aufs Vertiko. Auf die Standuhr. Na, no. Das ist ja komisch. Was meine Taschenuhr? Das ist erstmal unerklärlich. Ist wohl kaputt, wie? Ja, das ist mal sehr peinlich. Pfeiffer, da muss ich mich bei Ihnen entschuldigen. Oh, ich bin Ihnen nicht böse, Herr Professor. Kann Ihnen mal passieren. Nehmen Sie Platz. Danke. Ich wollte wegen gestern ein ernstes Wort mit Ihnen sprechen. Herr Pfeiffer, Besuch für Sie. Für mich? 3 Herren. Guten Abend. Guten Abend. Da staunen Sie, was? Das kann doch nicht wahr sein. Der Justizrat, mein Freund Etzel und Geheimrat Fröbel. Nein, das ist eine Vision. Das ist die Feuerzangenbowle. Mag sein, lieber Pfeiffer, mag sein. Aber nun setzen Sie erst mal die Mütze auf. Ja, gerne. Unglaublich. Und echt? Sieht aus wie ein Primaner. Ja, heben Sie doch mal den Finger. Melden Sie sich mal. Zum Schießen. Ja, Sie werden sich wundern, dass wir gekommen sind. Ja. Wir haben uns Sorgen gemacht um Sie. Da fahren Sie weg, man hört nichts von Ihnen. Außer ein paar Zeilen. Einmal haben wir bei Ihrer Verlobten angerufen. Bei Marion? Als sie merkte, dass ich es war, hat sie einfach aufgehört. Ja, nun sind wir hier, um nach dem Rechten zu sehen. Sie müssen uns alles von Anfang an erzählen. Von Anfang an. Einverstanden, aber nicht hier. Ich weiß da ein vorzügliches Lokal mit dezenter Musik, wo auch der Lehrkörper verkehrt. Ich darf Sie zum Essen einladen, meine Herren. Aber nicht doch, Pfeiffer, nicht doch. Wir laden Sie ein. So viel Taschengeld haben Sie ja gar nicht. Herrlich, herrlich. Aber eines müssen Sie genauer erklären. Ja, da ist Ihre Schilderung nämlich etwas verschwommen. Ja, wer ist großes E. Punkt? Darüber möchte ich, meine Herren, verstehen Sie bitte. Ist sie wenigstens hübsch? Wieso wenigstens? Gebildet? Sie hält den Schriftsteller Johannes Pfeiffer für einen kleinen Mann. Na, lassen wir das Thema. Und Marion? Ex. So, mein lieber Junge. Nun hören Sie mal auf uns alte Strategie. Einmal erwischt es uns alle. Niemand entgeht seinem Schicksal. Gegen Verliebtheit gibt es nur ein Radikalmittel. Heiraten. Quatsch, Primaner heiraten nicht. Wieso Primaner? Hier in Babenberg bin ich Primaner. Primaner. Und wenn ich als Primaner zu schäbig bin... Prost. Ja, und was weiter? Gar nichts. Morgen Mittag fahre ich nach Hause. Aus Schluss. Was, Sie wollen sich sang- und klanglos verdrücken? Nicht ganz. Eine Abschiedsvorstellung werde ich noch geben. Mit Knalleffekt, dass sie mich auf der Stelle hochkantig herausschmeißen. Guten Abend, meine Herren. Guten Abend. Pfeiffer, wissen Sie nicht, dass Sie nur in Begleitung Ihrer Eltern oder deren Stellvertreter... Herr Professor, die Stellvertreter habe ich mitgebracht. Darf ich bekannt machen? Herr Professor Dr. Krei, mein Ordinarius. Herr Justizrat Fleisch, mein Vormund. Angenehm. Herr Bankier Etzel, mein Gegenvormund. Und Herr Geheimrat Fröbel. Angenehm. Das ist mein Obervormund. So. Sehr angenehm. Wollen Sie die Platz nehmen? Ja, wenn Sie meinen. Eine gewisse Verbindung zwischen Schule und Haus ist ja... nicht unerwünscht. Übrigens, Pfeiffer, wenn Sie noch Hausarbeiten zu erledigen haben, lassen Sie sich nicht abhalten. Wir wollen den Vorfall von gestern nicht wiederholen. Es ist gleich 9 Uhr. 9 Uhr? Aber... Doch, Herr Geheimrat, 9 Uhr. Ich muss jetzt gehen. Gute Nacht. Prost. Prost, Herr Professor. Prost. Also, Herr Professor, wo wir jetzt unter uns sind, da könnten Sie uns doch über... Der schöne Pfeiffer ist nicht ohne Begabung, aber sehr, sehr kenntlich noch. Und treibt viel Firlefanz. Ja, wo steckt denn der Schnauz? Den habe ich abbestellt. Abbestellt? Ja, warte einen Moment, ich bin gleich wieder da. Wo bleibt denn Ihr Ordinarius, meine Herren? Schon eine Minute nach 8? So unpünktlich dürfte bei uns nicht sein. Achtung! Setzen Sie sich! Meine Damen und Herren, Sie sind Zeugen eines in der Geschichte der höheren Lehranstalten einzigartigen, neuartigen Experimentes. Ruhe! Es ist sehr ehrenvoll für mich, dass gerade ich, der ich schon in meinem Buch über die Gerechtigkeit des Lehrers unter besonderer Berücksichtigung des höheren Schulwesens, Eva Knauer, warum lachen Sie? Seien Sie froh, dass ich nicht der Deutschlehrer bin, bei Ihren ungenügenden Kenntnissen der zeitgenössischen Literatur. Und noch etwas, Fräulein Eva. Bestellen Sie Ihrem Vater? Ich bin ein alter Mann und gehe lieber früh ins Bett. Deswegen kann ich heute Abend nicht zum Essen zu Ihnen kommen. Du bist ein Scheusal. Soll ich Ihnen lieber den ungeratenen Schöler Pfeiffer als Vertreter schicken? Ich stelle fest, Eva Knauer, Sie sind albern. Ihnen fehlt der sittliche Reife. Ackermann, schreiben Sie ins Klassenbuch. Eva Knauer wegen ungehörigen Benehmens und Rosen wegen Berührens einer Schülerin. Herr Professor Krei, aufstehen! Lassen Sie die Störungen. Es ist erst kurz nach 7. Meine Herren Kollegen, der Herr Oberschulrat aus dem Ministerium ist soeben zu einer Inspektion eingetroffen. Nun, Wir haben ja wohl nichts zu befürchten. Nee, Herr Direktor, ja, keineswegs. Wie soll ich es formulieren, lieber Knorr? Es ist uns zu Ohren gekommen, dass Professor Krei, neuerdings, da schwirren so Gerüchte, also Sie wissen ja, dass ich auf Gerüchte nichts gebe. Es handelt sich ganz ohne Zweifel um Übertreibung. Also, ein Trinkgelage während des Unterrichts. Das kann ich sein, Herr Oberschulrat. Eben. Ich werde Herrn Professor Dr. Krei sofort holen lassen, Herr Oberschulrat. Nicht doch, lieber Knauer. Machen wir es einfach so. Bilden wir uns ein persönliches Urteil. Ja, also wir werden dem Unterricht einfach beiwohnen. Wie Sie wünschen, Herr Oberschulrat. Sie werden dann gleich Zeuge dieses neuen Experiments, das Sie ja im Ministerium so warm befürwortet haben. Gehen wir, meine Herren. Ja. Das Experiment. Man hört es. Die Schüler sollen fröhlich sein. Ist nur die Frage, ob das nicht die Disziplin unter... Untergräbt. Sehr richtig, Kollege. Nee, also das finde ich ganz und ja nicht. Hören Sie das nicht? Da kreischt doch jemand. Ich höre nichts. Hören Sie was, meine Herren? Ja, das muss von draußen kommen, Herr Oberschulrat. Ja, ich habe eine Idee. Wir gucken uns erst mal die Tonhalle an, Herr Schulrat. Ja? Oberschulrat. Ich wollte sagen, wir haben da eine neue Sprossenwand. Ist das der Chemiesaal? Nun ja, ich verstehe auch nicht. Meine Damen und Frohe und Herren, ich lasse sogleich einen leitenden Herren vom Ministerium kommen. Öffnen Sie die Tür, Herr Oberschuldirektor. Worauf warten Sie denn noch? Wie Sie wünschen. Etwas mehr Disziplin! Freut mich außerordentlich, Sie wiederzusehen, lieber Krei. Es war etwas her, dass wir uns zuletzt sind schlanker geworden, wenigstens obenrum. Ja, lass mich nicht stören. Ich hatte wohl eben einen Scherz erzählt. Muss ja auch sein. Humor würzt das Leben. Bitte fahren Sie im Unterricht fort. Sie gestatten, dass wir Platz nehmen, ja? Ihre Hosenträger, Herr Professor. Jetzt ist es 8:30. Mein Gott, ich bin außer mir. Wo ist meine Brille? Das ist eine Katastrophe. Trinken Sie wenigstens einen Schluck Kaffee. Glauben Sie, dass mir nach Kaffee zur Mode ist? Mein Gott, die Stunde ist gleich vorbei. Also bitte fahren Sie es fort, lieber Krei. Am besten ist, Herr Direktor, wir stellen uns ganz dumm und lassen den Pfeifer weitermachen. Das ist eine Katastrophe, Bämmel. Ja, ich weiß nicht mehr. Ich weiß partout nicht mehr. Gehen Sie zum hin, Herr Direktor. Nein, mein lieber Krei. Fassen Sie das doch nicht als Inspektion auf. Pfeiffer, ich flehe Sie an. Fahren Sie fort. Spielen Sie das Theater weiter. Der Oberschulrat darf nichts merken. Ich will keine Konflikte. Ja, wenn Sie meinen, Herr Direktor. Wo waren wir denn stehen geblieben? Knäbel. Herr Professor? Knäbel, ich fragte Sie eben, bevor wir uns einen kleinen auflockernden Scherz erlaubten, nach dem Bohrschen Atommodell, das ja in der Tat geeignet ist, das Weltbild der Naturwissenschaften nachhaltig zu ändern. Also Achtung, lieber Direktor, wenn so etwas schon bei Ihnen zum Lehrstoff gehört, ausgezeichnet, lieber Krei, modern, frisch, gelockert, Herr Direktor, ich kann nicht mehr. Durchhalten, Pfeifer. Lassen Sie mich nicht im Stich. Sie werden nicht bestraft. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Wirklich? So kann man denn sagen, dass nicht nur das Weltbild der Physik, der Chemie, ja, der Philosophie und natürlich auch der Literatur von diesen umwälzenden Neuerungen beeinflusst werden wird. Besonders der Literatur. Fahren Sie fort. Pfeifer. Wo steckt der Pfeifer? Natürlich fehlt da wieder dieser Borsche. Schade, Herr Oberschulrat, ich hätte Ihnen gern den größten Flägel der Anstalt vorgeführt. Aber Eva Knauer, Sie wissen ja auch Bescheid über die metaphysischen Zusammenhänge. Was haben Sie zu sagen? Ich, Ja. Also, wenn Sie mich fragen, Herr Pfeiff, Herr Professor, ich... Aber, wer wird denn gleich weinen, Eva? Ich bin mit dir unzufrieden, Eva. Du bist nicht geistesgegenwärtig, weil du den Dingen nicht genügend auf den Grund gehst. Moment, Herr Kollege Krei. Bitte, Herr Oberschulrat. Sie duzen die Schüren? Sind Sie mit der, Ihr Verwandt? Gewiss, Herr Oberschulrat. Nicht gerade verwandt, aber sozusagen... Verlobt, Herr Oberschulrat. Verlobt, sehr moderne. Sehr moderne. Ja, sehr, sehr. Erfreulich. Gratuliere Ihnen zu dem Schwiegersohn, lieber Knauer. Gratuliere. Danke. Tja, dann wollen wir mal wieder... Ich bin sehr zufrieden. Modern, frisch, gelockert. Ja, gelockert. Sehr, sehr wichtig, sehr... Ich darf ich Sie hinausgeleiten, Herr Oberschulrat? Ja, danke sehr. Was hat das zu bedeuten? Was wollen Sie denn, Herr Pfeiffer? Sie kommen zu spät. Ich werde Sie ins Klassenbuch eintragen lassen. Sie unverschämter Mensch! Sie bodenloser Frechling, Herr Oberschulrat. Das ist der Flägel Pfeiffer. Oberschulrat? Ich lasse Sie einsperren, gehen Sie. Herr Direktor, ich bitte Sie. Herr Direktor, ich bitte Sie. Aber, meine Herren, das ist ja eine Mystifikation. Sie Lümmel, Sie Bursche! Einer kann der Richtige sein, während der andere... Ich bin der Richtige, Herr Oberschulrat. Ich bin es, denn ich war zuerst da. Herr Direktor, ein unmöglicher Vorfall. Ich darf wohl als selbstverständlich unterstellen, dass dieser ungeratene Schüler... unverzüglich von der Anstalt entfernt. Ich bitte Sie, Herr Direktor. Entfernt. Ich erwarte Ihren Bericht. Gehen wir, meine Herren. Ruhe! Pfeiffer? Herr Direktor? Legen Sie sofort diese lächerliche Maskerade ab. Bitte. Ich kann Ihnen nur sagen... Das ist die größte Unverschämtheit, die mir je in meinem ganzen Leben passiert ist. Ja, das gilt auch für Sie, meine Herren Schüler. Denn Sie haben mitgemacht. In Ihrem Schoß ist diese lächerliche und alberne Verschwörung ausgeheckt worden. Ich werde eine strenge Untersuchung anstellen, von der es abhängen wird, wer zum Abitur überhaupt noch zugelassen werden kann. Und ich schere mich den Teufel darum, wenn das Abitur im nächsten Jahr vielleicht ganz ausfallen sollte. Darf ich noch etwas bemerken? Halten Sie den Mund. Sie existieren nicht mehr für mich. Trotzdem... Scheren Sie sich nach Hause, sonst hole ich die Polizei. Das wäre sehr unfreundlich von Ihnen, um nicht zu sagen undankbar, wo ich Ihnen aus der Patsche geholfen habe. Sie? Sie haben mich darum gebeten. Durchhalten, lieber Pfeiffer, haben Sie gesagt. Spielen Sie das Theater weiter, haben Sie gesagt. Der Oberschulrat darf nichts merken. Und der Oberschulrat hat nichts gemerkt. Ich habe es gern getan, Herr Direktor. Ihretwegen. Pfeiffer... Sie sind das Unverschämteste... Übrigens, da wäre auch noch Ihr Ehrenwort. Alle Mädchen und Jungs sind Zeugen. Ja. Lieber Pfeiffer, das müssen Sie doch einsehen. Wenn ich Sie nicht von der Anstalt verweise, bin ich als Direktor erledigt und muss gehen. Das will ich ja nun auch nicht. Deswegen mache ich Ihnen einen Vermittlungsvorschlag. Ich entbinde Sie von Ihrem Ehrenwort. Sie dürfen mich mit Schimpf und Schande und was Sie sonst noch wollen, wenn Sie ein anderes Wort halten. Sie haben vorhin vor dem Schulrat feierlich bestätigt, dass ich mit Ihrer Tochter verlobt bin. Pfeife, Sie sind komplett größenwahnsinnig geworden. Schön, dann nicht. Dann bleibt es bei dem Ehrenwort. Sie müssen dem Provinzialschulkollegium begründen, warum Sie mich vor versammelter Klasse den Schnauz haben spielen lassen. Pfeife, das ist Erpressung. Natürlich. Also, schlagen Sie ein. Ich kann doch nicht über den Kopf meines Kindes... Doch, Papa, du darfst... Ein Schwiegersohn ohne Abitur. Das macht nichts. Wir werden uns schon durchschlagen. Er will Schriftsteller werden. Dazu braucht man kein Abitur, keine Prüfung, nichts. Aber mit einer 4 in Deutsch. Ach, eins hätte ich fast vergessen, Herr Direktor. Lieber Schwiegervater. Hier ist mein Reifezeugnis. Hier mein Doktordiplom. Hier die Abrechnung meines Verlegers. Und, was dich am meisten interessieren wird, mein Steuerbescheid. Thank you. Sie hörten Die Feuerzangenbowle, eine Lausbüberei in einer Kleinstadt von Heinrich Spörl, für den Funk ausgeheckt von Bernd Grashoff. Im Vertrauen gesagt, beide waren miserable Schäuler. In den Hauptrollen Dr. Johannes Pfeiffer, Hans Klarin. Sie haben etwas vergessen. Die Geschichte ist nicht wahr. Nur seien Sie endlich still, Pfeiffer. Satz! Professor Grey, Fritz Raymond. Es gab kein Happy End. Mehr Disziplin, Pfeiffer. Direktor Knauer, Paul Verhoeven. Ich konnte nicht von der Penne fliegen. Ich konnte auch Eva nicht bekommen. Ich sage zwar immer, jetzt stellen wir uns mal ganz dumm, aber so dumm, das ist Übertreibung. Physiklehrer Bömmel, Josef Meinertshagen. Solche Lehrer gibt es nicht und solche Lausbuben erst recht nicht. Erfunden, von Anfang bis Ende. Frau Windscheid, Erika von Tellmann. Sie kochte zwar vorzüglich, aber nur in meiner Fantasie. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie so etwas sagen könnten, Herr Pfeiffer. Gewiss, diese Marion war nicht Ihre Verwandte. Marion, Karin Kleine. Und Sie haben sich an ein Schulmädchen herangemacht. Eva Knauer, Margot Philipp. Ich liebe ihn, Frau Windscheid. Aber wenn er sagt, dass ich nicht... Es gibt sie alle nicht. Produkte der Fantasie. Wie dieses ganze Babenberg erfunden ist. Und du, Hans? Wahr an der Geschichte ist nur der Anfang. Die Feuerzangenbowle. Wahr sind auch die Erinnerungen von uns allen, die wir mit uns tragen, solange wir leben. Die Träume, die wir spinnen und die Sehnsüchte, die uns treiben. Damit wollen wir uns bescheiden. In weiteren Rollen hörten Sie der Oberschulrat Ernst Walter Mitulski, Dr. Brett, Mathematiklehrer Heini Göbel, Fridolin, Geschichtslehrer Günther Ungeheuer, Hausmeister Speckmann Dietrich Thoms. Die Schüler und Schülerinnen Fritjof Virok, Thomas Pieper, Andreas Seifert, Holger Ungerer, Alexandra Richert und Katrin Schroth. Und die Stammtischrunde Herbert Fleischmann, Bum Krüger und Harry Kahlenberg. Musik Raimund Rosenberger, Ton und Technik Heinz Sommerfeld und Dagmar Schlant, Assistenz Alexander Malachowski, die Regie hatte Heinz-Günther Stamm.